Telekom Fernsprecher Mainz Hauptbahnhof, Eingang Gleis 4a bzw. 4b. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild der Deutschen Bahn mit der Aufschrift Drahtlos ins Internet. 4 Anbieter, viele Vorteile für Sie, WLAN am Bahnhof, sowie ein Einkaufsbon der Firma Nanunana Hauptbahnhof, wo angezeigt wird, dass hier Papier für 2,85 Euro verkauft wurde. Bar 10 Euro, Rückgeld 7,15 Euro. Ansonsten außer zahlreichen Reisenden und einem Abfahrtsplakat der Deutschen Bahn keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.